Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Ach, so ein Gläschen Wein, ne? Das ist gut für Herz und Kreislauf. Wie oft haben wir das schon mal irgendwo gehört? Erst vor ein paar Jahren hat ein Wissenschaftler mehr als 80 Studien zu dem Thema zusammengefasst und gesagt, ja, wer ab und zu mal ein bisschen was trinkt, der hat weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten als jemand, der gar keinen Alkohol trinkt. Alles totaler Humbug, sagen Wissenschaftler von der Uni Oxford und aus China. Alkohol schadet auch in kleinen Mengen. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten ist da. Ann-Kathrin, was stimmt denn jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, auch unter Wissenschaftlern gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber in letzter Zeit wurden wirklich viele Studien dazu veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kommen, Alkohol ist schädlich, selbst wenn es nur ganz wenig ist. Diese neueste Studie jetzt ist im Fachmagazin The Lancet erschienen. Da werden wichtige Medizinstudien veröffentlicht. Und die Forscher aus Oxford und aus China sagen, dass alte Studien höchstwahrscheinlich falsche Schlüsse gezogen haben aus ihren Ergebnissen und dass ihre Methoden falsch waren. Inwiefern? Was hatten die denn für Methoden? Also normalerweise würdest du es ja so untersuchen. Du schaust, wer trinkt wie viel Alkohol und wer ist wie gesund oder wer hat welche Krankheiten. Ja. Das Problem ist aber dabei, wie kannst du erkennen, ob der Gesundheitszustand wirklich vom Alkohol beeinflusst wurde? Also einige Studien hatten tatsächlich das Ergebnis, wer ab und zu Alkohol trinkt, der hat seltener Herz-Kreislauf-Krankheiten, also bisschen Alkohol hält gesund. Mhm. Die Forscher sagen jetzt aber, dass es wahrscheinlich anders war. Achtung, wird ein bisschen kompliziert. Menschen, die keine Herz-Kreislauf-Krankheiten haben, haben eher Alkohol getrunken. Menschen, die schon eine Krankheit hatten, haben keinen Alkohol getrunken. Und dann kommt dann natürlich am Ende raus, wer wenig Alkohol trinkt, ist gesünder als jemand, der keinen Alkohol trinkt. Heißt aber nicht, dass Alkohol gesund macht, sondern die Startvoraussetzungen waren ja andere. Ne? Der eine war gesund, der andere war schon krank. Genau, das heißt, und der hat einfach am Ende auch deswegen keinen Alkohol getrunken, ne? Genau, weil er schon krank war. Vielleicht. Also es heißt einfach, dass die Krankheit oder Nicht-Krankheit schon vorher da war und gar nichts mit dem Alkohol zu tun hat. Okay, aber wie würde ich es denn dann machen? Also wie würde ich dann wirklich messen, dass der Einfluss von Alkohol entweder so oder so ist? Ja, man muss eine andere Methode anwenden, sagen die Forscher. Und die heißt Mendelsche Randomisierung. Oh, Mendel, da klingelt es bei mir. Den kenne ich noch aus dem Biounterricht. Es geht um Genetik. Also kurz gesagt ist das eine Methode, wie man genauer feststellen kann, was zuerst da war und was genau durch was verursacht wurde. Das funktioniert so, dass man stärker auf die Gene schaut. Die Forscher haben ihre Studie in China gemacht. In Ostasien haben manche Menschen Gene, die dafür sorgen, dass sie stärker auf Alkohol reagieren. Die werden dann total schnell betrunken. Diese Menschen trinken in der Regel keinen oder kaum Alkohol. Und diese Gruppe hat den Forschern dabei geholfen zu schauen, ob Gesundheit oder Krankheit am Alkohol liegt oder nicht. Die Studie, sagen die Forscher, könnte man jetzt hier bei uns nicht machen, aber sie gilt eben. Also die Ergebnisse gelten auch für uns. Die Forscher haben einmal die Methode dann angewendet, die früher benutzt wurde. Und da kam tatsächlich raus, diejenigen, die ein bisschen Alkohol trinken, sind gesünder als Nichttrinker. Aber mit der genetischen Methode hat sich dann gezeigt, die Gesundheit liegt eben nicht am Alkohol, sondern jeder Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Krankheiten, egal wie viel. Also auch wenig Alkohol ist schädlich. Ich befürchte, das heißt, wir sollten aufhören zu trinken, ne? Naja, zumindest sagen die Forscher, dass Alkohol eben nicht verharmlost werden soll. Es herrscht ja schon das Bild vor, ne? Ein bisschen was ist okay, schwierig wird es dann erst ab einem gewissen Punkt. Und das ist eben falsch, sagen die Forscher, dass es eben keine gesunde Grenze gibt, sondern dass die Grenze schon da überschritten ist, wo der erste Tropfen Alkohol anfängt. Und die Forscher sagen auch ganz klar, alle Studien, die was anderes sagen, die zum Beispiel sagen, ja, dieser und der Stoff im Wein oder im Bier ist total gut für die Gesundheit, dass die eben methodisch falsch sind und dass es sehr unverantwortlich ist, sowas zu veröffentlichen. Forscher der Uni Oxford und aus China sagen, Alkohol ist ungesund, selbst in kleinen Mengen. Ihr könnt euch nicht mehr rausreden. Und Studien von früher, die sagen, ja, so ein Gläschen Wein, das ist gut, das ist sogar gesund, die haben möglicherweise eine falsche Methode verwendet. Die Infos dazu, die kamen von Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Vielen Dank dafür. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.